Jeden Morgen, Punkt 9 Uhr, starren wir einander an. Wortlos. Er steht vor meinem Schreibtisch. Sein Blick bleibt ungefähr in Augenhöhe, irgendwo zwischen meinen Augenbrauen und Wimpern hängen. Ich bin ein verdammter Wichser, sagt er. Nur mit seinem Blick sagt er es. Ich sitze hinter meinem Schreibtisch und schaue ihm geradewegs in die Pupillen. Ich bin sein Vorgesetzter. Ich darf ihm in die Augen starren. Ich weiß, dass du ein verdammter Wichser bist, sage ich zu ihm. Kein Laut kommt über meine Lippen. Mit einem Croissant in der linken und einer Tasse Kaffee in der rechten steht Thanassis vor meinem Schreibtisch und sieht ein wenig verlegen aus. Als wollte er sich dafür entschuldigen, dass gestern Kollege Sotiris und nicht er mit mir am Tatort war. Dabei erwarte ich von ihm schon lange keinen Einsatzeifer mehr. Ich habe sein Wichsertum akzeptiert. Worauf ich allerdings bestehe, dass er sich um mein Frühstück kümmert. Danke, Thanassis. Ach ja, und schau bitte nach, ob der Obduktionsbericht schon da ist. Ja. Kommissar Charitos. Hellas Channel. Hörspiel in zwei Teilen von Petros Makaris. Übersetzung aus dem Griechischen Michaela Prinzinger. Bearbeitung und Regie Christoph Dietrich. Zweiter Teil. Das Geheimnis der Karajorgi. Nun, Kostas. Gikas. Leitender Kriminaloberkommissar für den Distrikt Athen-Attika sitzt auf glühenden Kohlen. Wie ich höre, hat es bei Hellas Channel einen zweiten Mord gegeben. Warum erfahre ich das erst jetzt? Ich habe versucht, Sie über Ihr Handy zu erreichen. Habe ich nicht versucht. Aber die Verbindung kam nicht zustande. Ich brauchte einen Abend Ruhe. Schon wieder? Ich habe auf der ganzen Linie versagt. Zwei Morde in zwei Tagen. Beide Journalistinnen, beide Mitarbeiter desselben Senders. Ich verfolge den Falschen. Überprüfen lassen. Mein Hauptverdächtiger, Nachrichtenchef Petratos, überreicht mir vor den Augen seines Vorgesetzten Delopoulos die von mir geforderte Schriftprobe. Eine Adresse für sein Alibi. Und entzieht damit allen meinen Verdächtigungen den Boden. Die Costa Racco hat es erwischt, die Nachfolgerin der Karajorgi im Polizeiressort. Sie sollte ja die Nachforschungen ihrer Vorgängerin fortführen. Vermutlich ist sie das zum Verhängnis geworden. Ihre Wohnung sieht jedenfalls aus wie ein Schlachtfeld. Sie wurde zu Hause ermordet, nicht wie ihre Kollegin im Sender. Der Täter muss etwas gesucht haben. Unterlagen, die sehr brisant sind. Wann ist es passiert? Gestern in den frühen Morgenstunden. Jedenfalls bevor sie ihren Dienst im Sender antreten konnte. Genaues wissen wir erst, wenn der Obduktionsbericht vorliegt. Wir haben es erst am Nachmittag durch einen anonymen Anruf erfahren. Eine Frau hat es gemeldet. Glauben Sie, dass es derselbe Täter ist? Vieles spricht dafür. Auffallend ist, dass beide Opfer ihren Mörder gekannt haben. Die Costa Racco hat ihn offensichtlich hereingebeten. Es gibt keine Spuren, die auf Einbruch hindeuten. Doch während es sich beim Karajorgi-Mord um eine spontane Tat handelt, der Täter griff, was sich ihm bot, den Scheinwerferständer, haben wir es hier mit einem geplanten Mord zu tun. Die Costa Racco wurde mit einer Drahtschlinge erdrosselt. Kaum anzunehmen, dass die dort zufällig bereit lag. Nein, demnach wäre der zweite Mord eine Folge des ersten? Ich gehe davon aus. Der Täter hat wohl befürchtet, dass die Karajorgi Aufzeichnungen gemacht hatte, die seine Identität verraten könnten. Notizen, die er jetzt im Besitz der Costa Racco vermutete. Haben Sie inzwischen eine Vorstellung davon, welcher heißen Sache die Karajorgi auf der Spur war? Da weiß niemand was. Das Einzige, was mir dazu einfällt, doch darauf habe ich ja schon hingewiesen, vor 4 Tagen, als wir den Abschluss der Ermittlungen zum Mord an dem Albanerpaar bekannt gaben, weil der verhaftete Albaner geständig war, da traktierte sie uns mit Fragen nach einem verschwundenen Kind. Das hätten wir übersehen. Ja, das sagten Sie schon, aber es gibt keinen Anhaltspunkt dafür. Eine dumme Geschichte. Wenn es derselbe Täter ist, dann scheiden unsere beiden bisherigen Verdächtigen, wenn ich Ihren Bericht richtig verstehe, aus. Kolakoglu kann es nicht gewesen sein. Selbst wenn er Jana Karajorgi umgelegt hat, um sich an ihr zu rächen für den Mord an der Costa Racco, hätte er kein Motiv. Sieht er es endlich ein? Nicht, dass ich für den Kinderschänder Kolakoglu irgendwelche Sympathien hege. Aber der Mann wird von Hellas Channel zu Unrecht als Täter gejagt. Nur weil er bei seiner Verurteilung gedroht hatte, die Karajorgi werde für ihren gnadenlosen Enthüllungsjournalismus, der ihn zu Fall gebracht hatte, zahlen. Nur weil er wenige Tage vor dem Mord vorzeitig entlassen worden war. Kolakoglu hatte gar nicht die Chance, der verhassten Journalistin nahezukommen. Aus demselben Grund fällt jedoch auch Petratos als Täter weg. Möglich, die mit N unterzeichneten Drohbriefe an die Karajorgi stammen von ihm. Möglich, er hat sie gehasst, weil sie ihn für ihre Karriere benutzt und dann hat fallen lassen. Warum aber sollte er die Costa Raku ermorden? Ja, wenn sie beispielsweise im Besitz von Informationen war... Ich bin sicher, dass hinter den beiden Morden etwas ganz anderes steckt. Etwas, an das Sie noch gar nicht gedacht haben. Berücksichtigen Sie das und halten Sie mich auf dem Laufenden. Bevor ich mich daran mache, den Bericht für Gikas zu schreiben, wende ich mich erst einmal meinem Frühstück zu. Der Bericht kann warten, der Kaffee nicht. Außerdem muss ich mir genau überlegen, was ich schreibe, denn ich beabsichtige, diesen Fall niederzulegen. Es ist nicht zu leugnen. Meine bisherigen Ermittlungen sind in die falsche Richtung gelaufen. Ich stehe wieder am Nullpunkt. Aber ich habe keine Lust, mich noch einmal auf eine Auseinandersetzung mit diesen Pappnasen vom Fernsehen einzulassen. Soll Kollege Soteris die Sache übernehmen? Er giert schon lange nach einer Beförderungschance. Herein. Sie trägt eine schwarze, eng anliegende Hose, eine helle Bluse und darüber eine schwarze Lederjacke. In der linken Hand hält sie eine Plastiktüte. Mit stolz erhobenem Haupt steht sie in der Türöffnung. Kommen Sie herein. Wieder bin ich verblüfft über die Ähnlichkeit mit Jana. Anna Antonakaki, die Nichte der Karajorgi, ist die letzte, die ich heute Morgen erwartet hätte. Setzen Sie sich. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass ich gekommen bin. Da Sie nun mal da sind, nehme ich an, dass Sie auch mit mir sprechen wollen. Sie greift nach der Plastiktüte und zieht einen Aktenordner heraus. Sie betrachtet ihn, dann mich. Meine Tante hat ihn mir gegeben. Schließlich reicht sie ihn über den Schreibtisch. Falls ihr etwas zustoße, sollte ich ihn Martha Costaraco überbringen. Das Verbindungsglied zwischen den beiden Morden. Wegen dieser Unterlagen hatte die Costaraco sterben müssen. Ganz umsonst. Gestern Abend, als ich erfuhr, dass die Costaraco gestorben ist, da wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich hatte Angst. Ich konnte die Nacht nicht schlafen. Schließlich habe ich mich dazu durchgerungen, den Ordner Ihnen zu geben. Wieso haben Sie den Ordner nicht gleich der Costaraco überbracht? Ich wusste nicht, dass es dringend ist. Ich musste zur Uni. Ich hatte eine Menge Dinge zu erledigen. Ich konnte ja nicht ahnen... Sie wollten ihn gestern Vormittag vorbeibringen, doch Sie haben sie tot aufgefunden und sind getürmt. Erst am Nachmittag haben Sie die Funkstreife verständigt. Anonym. Wie kommen Sie denn darauf? Ich war gestern den ganzen Tag an der Uni. Hören Sie, Anna, es ist ein leichtes festzustellen, ob Sie in der Wohnung der Costaraco waren. Ich brauche nur den Nachbarn ein Foto von Ihnen zu zeigen. Anna, niemand verdächtigt Sie. Ich hatte Sie angerufen, vorgestern. Sie schlug mir vor, ich solle am nächsten Tag vormittags bei ihr vorbeikommen. Wann? Um 10:30. Ich war pünktlich, denn ich hatte nicht viel Zeit. Um 11 begann meine Vorlesung. Ich klingelte, aber niemand machte auf. Da die Haustür offen stand, bin ich zu ihrer Wohnung hochgegangen. Ich läutete wieder, aber es gab keine Reaktion. Ich wollte schon gehen. Da fiel mir auf, dass die Wohnungstür nur angelehnt war. Also bin ich eingetreten. Ich dachte, sie ist sicher nur kurz zu einer Nachbarin. Aber sie kam nicht. Ich habe nach ihr gerufen, mich in der Wohnung umgesehen. Und da sah ich sie. Vor mir auf dem Boden. Ihre Augen waren weit aufgerissen und starrten auf die Tür, in der ich stand. Es war, als sähe sie mich an. Sie sind weggelaufen und haben die Wohnungstür offen gelassen. Ja. Aber Sie haben nicht gleich die Polizei verständigt. Nein, daran habe ich zunächst gar nicht gedacht. Erst nach dem Seminar am Nachmittag habe ich dann angerufen. Danke, Anna. Es war gut, dass Sie gekommen sind. Sie erhebt sich, nickt mir sichtlich erleichtert zu und wendet sich zur Tür. Sie will sie gerade öffnen, als Thanassis, natürlich wieder ohne Vorwarnung, in mein Büro stürmt. Chef, der Obduktionsbericht ist erst vor wenigen... Sein Blick fällt auf Anna und er erstarrt. Sie ignoriert ihn, ruft mir noch ein Tschüss zu und ist verschwunden. Es ist, als hörte er mich nicht. Seine Augen starren auf die leere Türöffnung. Anna Antonakaki, die Nichte der Karajorgi. Ihre Nichte? Ja, die Tochter ihrer Schwester. Verblüffende Ähnlichkeit, nicht? Nicht zu fassen. Ich habe was Dringendes zu erledigen. Kümmere dich bitte um Kolakloklu. Wir müssen ihn fassen, bevor die Journalisten ihn aufstöbern und zu wer weiß was für Reaktionen bringen. Es ist schwül in diesen Tagen vor Ostern. Für die Jahreszeit eigentlich zu warm. Ich habe mich in mein Stammcafé zwei Straßenkreuzungen vom Präsidium entfernt zurückgezogen. Den Bericht habe ich verschoben. Meine Neugierde ist geweckt und mein Ehrgeiz. Vor mir auf dem Tisch liegt der Aktenordner. Ich öffne ihn. Er enthält eine Fototasche mit Negativen. Ich halte den Film ans Licht. Es handelt sich um Fotos von Personen und Fahrzeugen. Reisebusse und LKWs. LKWs. Zeitungsausschnitte. Einer mit einem großen Foto von Pylarinos. In dem nebenstehenden Artikel geht es um den bemerkenswerten Erfolg seines Wirtschaftsimperiums, bestehend aus einer europaweit agierenden Kette von Reisebüros, Pressbest Travel und einem internationalen Speditionsunternehmen, Translipar. Eine Weltkarte. Alle Großstädte auf dem Balkan und viele in Mitteleuropa, aber auch in den USA und in Kanada, sind rot unterstrichen. Frankfurt, New York. Von Amsterdam, Frankfurt, London, New York und Montreal Athen. Führen grüne Pfeile nach Athen. Gelbe Pfeile verbinden Tirana mit Prag, Sofia mit Warschau und Bukarest mit Budapest. Ein blauer Pfeil zeigt von Tirana nach Athen. Handschriftliche Aufzeichnungen, darunter zwei Tabellen. In der einen wird die Ankunft von Kühltransporten aus Tirana in Athen, dem geringfügig zeitversetzten Eintreffen von Reisegruppen oder Charterflügen aus Amsterdam, Frankfurt, London etc. gegenübergestellt. Die zweite Tabelle besteht aus zwei auseinanderklappbaren Teilen. Auf der linken Seite stehen die Reisebusabfahrten von Tirana nach Prag, von Sofia nach Warschau und von Bukarest nach Budapest. Auf der rechten Seite finden sich Namen von griechischen Staatsbürgern, die wiederum zeitversetzt mit Reisebussen von Athen nach Prag, Warschau oder Budapest gefahren sind. Ich bin schon fast am Ende des Ordners angelangt, als ich auf eine schmale blaue Mappe stoße, eine, wie wir sie im Präsidium im Umlauf haben. Als ich sie öffne, zucke ich zusammen. Es sind Fotokopien von Polizeiberichten aus unserer eigenen Dienststelle. Alle haben mit dem Verschwinden von Kindern oder mit Kinderhandel zu tun. Der jüngste Bericht ist mein eigener über den Mord an dem Albanerpaar. Gerade mal 4 Tage alt. Pylarinos, sind Sie wahnsinnig, Kostas? Er sieht mich an. Dann wieder das Foto auf dem Zeitungsausschnitt. Haben ihm Petratos und Dulopoulos nicht gereicht? Seine Hände meiden den Aktenordner, als gehe von ihm eine Gefahr aus. Wollen Sie sich jetzt auch noch mit Pylarinos anlegen? Von wollen kann keine Rede sein. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, wer dieser Mann ist? Er ist mit allen Wassern gewaschen. Sein Vater war Kommunist, soviel ich weiß, einer der wichtigsten Weggefährten von Partisanenführer Marcos. Nach Ende des Bürgerkriegs ist er ins Exil gegangen, irgendein Ostblockland. Und in den 80ern taucht Sohn Christos in Griechenland auf und kauft sich ein Reise- und Transportunternehmen zusammen, das hier mittlerweile marktbeherrschend ist. Mit besten Beziehungen zur Regierung, gleich welcher Couleur. Niemand weiß, mit welchen Mitteln er das zu Wege gebracht hat. Dem sind Sie nicht gewachsen, Kostas. Noch ist dir nicht gesagt, dass er Dreck am Stecken hat. Nein, aber wenn, dürfte es äußerst schwer werden, ihm das nachzuweisen. Um an ihn heranzukommen, müssten Sie seine Handlungsweise verstehen. Sie müssten sein wie er, aalglatt. Sie aber sind stur, ein Dickschädel, wie er im Buche steht. Und einer meiner fähigsten Leute. Was haben Sie vor? Seine Hände lösen sich aus ihrer Erstarrung. Er beginnt, in dem Ordner zu blättern. Man muss ja nicht gleich den Hühnerhaufen aufschrecken. Ich lasse Pylarinos Firmen erst einmal unbehelligt. Stattdessen werde ich vom Zoll Auskunft einholen über den Inhalt der Kühltransporte. Und ich werde bei der Flughafenbehörde versuchen, Passagierlisten der aufgeführten Reisegruppen und Charterflüge zu bekommen. Wir müssen wissen, was die Transporte aus Tirana mit den Landungen in Athen zu tun haben. Beziehungsweise warum die Karayorgi hier einen Zusammenhang hergestellt hat. Tja, und dann werde ich unsere Landsleute vernehmen, die nach Prag, Warschau oder Budapest gefahren sind. Einverstanden, aber gehen Sie diskret vor. Nicht so wie bei Petratos. Er hat inzwischen die blaue Mappe geöffnet und hebt sie hoch. Was das hier betrifft, so bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als eine Untersuchung und ein Disziplinarverfahren gegen den fraglichen Mitarbeiter einzuleiten. Vielleicht sollten wir damit noch warten und im Verborgenen ermitteln. Der Betreffende könnte sonst vorzeitig gewarnt werden. Natürlich, da haben Sie auch wieder recht. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich stürme die Treppe hinunter und habe den Korridor zu meinem Büro kaum betreten, als mir Sotiris entgegenkommt. Ich nagel ihn fest, drücke ihm die Tabellen mit den Ankunftszeiten der Kühlwagen und der Charterflüge in die Hand. Soll er sich darum kümmern? Er ist der ehrgeizigste von uns. Aber das sind ja Unternehmen von Pylarinos. Allerdings. Das Warum erfährst du später und sorgt dafür, dass diese 5 Personen hier morgen Vormittag zur Einvernahme im Präsidium sind. Hier ist die Liste mit den Namen. Ich reiche ihm die Liste mit den namentlich aufgeführten Personen. Dann lasse ich Thanasis kommen. Die Negative hier müssen ins Labor. Ich brauche die Abzüge so schnell wie möglich. Heute noch? So schnell wie möglich. Untersuchungsrichterin Politu, die den Fall des Albaners bearbeitet, der seine Landsleute erstochen hat, ist überrascht, als ich einen neuen Verhörtermin bei ihr beantrage. Wir können nicht ausschließen, Frau Politu, dass der Albaner ein falsches Geständnis gemacht hat. Dass er nicht aus Leidenschaft gemordet hat, sondern dass es tatsächlich um Kinderhandel geht. Wie die Karajorgi behauptet hatte. Janis vom Archiv bricht fast zusammen, als ich ihn bitte aufzulisten, wer welche Unterlagen unserer Dienststelle aus dem Archiv angefordert hat. Alle Anfragen aus den letzten 1,5 Jahren? Ja. Aber es muss unter uns bleiben. Niemand darf etwas davon erfahren. Schließlich rufe ich Sisis an. Mein diskreter Informant in Fällen, bei denen es um Personen mit Geld und Einfluss geht. Als alter Kommunist ist er stets bestens orientiert über die Winkelzüge des Kapitals und seiner Handlanger. Pylarinos. Christos Pylarinos. Sagt dir der Name etwas? Pylarinos. Verflucht nochmal. Wieso habe ich bloß jemals mein Privatarchiv ins Spiel gebracht? Habt ihr keine Spitzel, die das für euch erledigen können? Bei den Linken seid ihr doch auch nicht so sparsam. Pylarinos ist ein Linker. Ein ehemaliger. Sisis sagt mir zu, sich umzuhören. Offensichtlich keine unlösbare Aufgabe. Schon für morgen Mittag verabreden wir uns in einem kleinen Café Neon in Piräus. Der Tag nimmt einen überraschend günstigen Verlauf. Ich bin zufrieden. Eine Einschätzung zum Fortgang der Ermittlungen, Mistor. Wie schnell können wir mit Ergebnissen? Als ich am Abend nach Hause komme, begrüßen mich vertraute Stimmen. Der Fernseher brüllt auf voller Lautstärke. Doch von Adriani keine Spur. Offensichtlich hat sie sich in die Küche zurückgezogen. Denn es duftet. Ich will versuchen. Es duftet nach meinem Leibgericht. Gefüllte Tomaten. Also hat sie vor, sich mit mir zu versöhnen. Doch ich mag noch nicht. Nicht gleich. In den Nachrichten von Hellas Channel überbieten Petratos und Speranzas einander in demonstrativer Besorgnis. Wenn Kolakoglu auch bei diesem zweiten Mord der Täter war, und diese Möglichkeit wird von der Polizei ernsthaft geprüft, dann haben wir es mit einem psychopathischen Mörder zu tun. Na bravo, das verkauft sich. Kolakoglu hasste nicht nur Jana Karajorgi. Die Zuschauer können ja nicht wissen, dass ein psychopathischer Mörder immer auf eine und dieselbe Art zuschlägt. Er tötet, um Rache zu nehmen. Ein Psychopath verwendet nicht das eine Mal einen Scheinwerferständer, beim nächsten Mal Draht und beim dritten darf es dann vielleicht eine Kettensäge sein. So ein Blödsinn, es reicht. Mir ist jetzt doch nach versöhnlichen Worten und nach gefüllten Tomaten, denn mein Magen knurrt gefährlich. Als ich die Küchentür öffne, fällt mein Blick gleich auf die Schüssel mit den begehrten roten Bällchen. Was hast du? Ach, nichts. Davor sitzt eine weinende Adriani. Wie nichts? Du heulst doch. Ich habe vorhin diese Affen im Fernsehen gesehen und wie sie auf dir herumhacken. Das hat es mir so leid getan, dass wir auch noch Streit miteinander haben müssen. Nur wegen ein paar Stiefeln. Aber das musst du doch nicht. Das ist doch längst vergessen. Diese Journalisten werden sich noch schwer umgucken. Die jagen den Falschen. Meine Worte scheinen sie nicht zu beruhigen. Wie ein weitwundes Reh schaut sie mich mit geröteten Augen an. Katharina wird zu Ostern nicht kommen. Sie hat heute angerufen. Und warum nicht? Sie möchte sich in den Ferien auf die Prüfungen vorbereiten, sagt sie. Ich glaube, es ist wegen ihrem Freund, diesem Panos. Schlagartig ist mir der Appetit vergangen. Ich hatte gedacht, dieser infantile Wandschrank mit T-Shirt und Turnschuhen wäre eine vorübergehende Episode. Wir schweigen. Dann höre ich mich sagen, und ich weiß nicht, wie ich dazu komme, so großzügig zu sein. Warum fährst du nicht hin und verbringst die Feiertage bei ihr in Saloniki? Ein Leuchten zieht über ihr Gesicht. Und soll ich dich über Ostern allein lassen? Das geht doch nicht. Fahr nur. Ich habe über die Feiertage ohnehin zu tun. Ich werde dich zwar vermissen, diesem Schlappschwanz von Panos, aber mache ich einen Strich durch die Rechnung. Der denkt, er hat meine Tochter allein. Jetzt hat er die Schwiegermutter noch dazu. Du bist ein Schatz. Herr Jonatas, niemand macht Ihnen Vorwürfe wegen Ihrer Entscheidung. Niemand wird Sie deswegen belangen. Jonatas ist um die 60, kahlköpfig, mit schütterem Haarwuchs an den Schläfen. Die Frau in seiner Begleitung ist ein wenig jünger. Wie hieß denn die Frau, die Ihnen das Angebot gemacht hat? Die beiden zögern. Unsicher wandert ihr Blick zwischen Sotiris und mir. Dann gibt Jonatas sich einen Ruck. Suru, Eleni Suru. Haben Sie vielleicht eine Adresse? Ihre Telefonnummer? Wir haben gar nichts in Händen. Sie hat die Fahrkarten und die Buchungsbescheinigung des Hotels und der Klinik besorgt. Alles andere wurde dann über das Reisebüro abgewickelt. Und um welches Reisebüro handelt es sich? Prespes Travel. Wir sind im Reisebus hingefahren und mit dem Flugzeug zurück. Ich blicke auf das Paar, das mir gegenüber sitzt. Sie sind verunsichert, aber entschlossen, ihr Recht auf Glück zu verteidigen. Sie ahnen nicht, wie groß ihr Glück tatsächlich ist. In Ordnung, das war's. Sie können gehen, Sie haben uns sehr geholfen. Die beiden erheben sich, sichtlich erleichtert. Während Sotiris sie zur Tür geleitet, nehme ich mir noch einmal die Tabelle mit den griechischen Namen vor. Von den 5 Personen auf der Liste ist Jonatas der Einzige, den Sotiris ins Präsidium bitten konnte. Die anderen sind verstorben. Hast du herausfinden können, woran sie gestorben sind? Nur zum Teil. 2 von ihnen kehrten als Leichen zurück. Einer hat noch ein halbes Jahr nach der Rückkehr gelebt. Und die einzige Frau auf der Liste ist ein Jahr später an AIDS gestorben. Ich falte die Tabelle auseinander und schaue mir nochmal die Spalte mit den Abfahrtszeiten der Reisebusse von Tirana nach Prag, von Sofia nach Warschau und von Bukarest nach Budapest an. Die Jonatas sind am 15.03. nach Budapest gefahren. Am 6.03. ist ein Reisebus von Bukarest nach Budapest unterwegs gewesen. Mit der Niere und ihrem Spender. Man muss jetzt kein Hellseher sein, um die beiden Spalten addieren zu können. Man schnappt sich ein paar arme Schlucker, Albaner, Rumänen oder Bulgaren, kauft ihnen eine Niere ab und verfrachtet sie nach Prag, Budapest oder Warschau. Dann verständigt man den jeweiligen Patienten in Griechenland, der sich daraufhin in Bewegung setzt. Vor Ort entfernt man dem Spender eine Niere und pflanzt sie dem Patienten ein. Ein Deal im Armenhaus Europas, bei dem wir Griechen ausnahmsweise mal den reichen Westler spielen können. Aber 4 von 5 sterben bei diesem Geschäft. Mach was dagegen. Es ist eine Organtransplantation. Dass dabei nicht sorgfältig gearbeitet wurde, ist sehr wahrscheinlich, aber nur schwer nachzuweisen. Und wenn, dann müssten die Behörden in Prag, Warschau oder Budapest ermitteln. Wir können nichts unternehmen. Es gibt keine griechischen Gesetze, gegen die verstoßen wurde. Diese Eleni Thru merken wir uns trotzdem. Kann sein, dass sie auch in die anderen Machenschaften verwickelt ist, die Karayorgi recherchiert hat. Was hast du über die Kühltransporte und die Charterflüge herausgefunden? Bei der Flughafenbehörde Fehlanzeige. Es gibt keine Passagierlisten. Der Zoll will mir eine genaue Aufstellung der transportierten Waren faxen. Nur, Kommissar Charitos, ist das nicht alles ein wenig weit hergeholt? Was hat das mit den Morden an der Karayorgi oder der Kostaraku? Chef, wir haben eine Spur von Kolakou. Guten Morgen, Stanasis. Augenblicklich verlangsamt sich sein Schritt. Ich gehe dann mal. Seine Gesichtszüge nehmen den gewohnten Wichserausdruck an. Jetzt weiß ich, was mir heute Morgen gefehlt hat. Man hat ihn gestern Abend gegen Mitternacht und in Begleitung eines anderen Typen in einer Bar in der Michail-Woda-Straße gesehen. Die beiden schienen sehr vertraut. Der Inhaber erkannte ihn und rief die Funkstreife, aber bis der Einsatzwagen eintraf, waren sie weg. Nein. Dann bleib dran. Sieh zu, dass du ihn erwischst, bevor Hellas Channel ihn zur Strecke bringt. Hast du die Fotos? Ja, und das Ergebnis der graphologischen Untersuchung von Petratos Handschrift. Es ist negativ. Ich weiß. Gambros Sisis lebt in Piräus. Als alter Hafenarbeiter und klassenbewusster Proletarier liebt er den Hafen und sein Milieu. Ich nehme die Metro, um zum verabredeten Kaffeenion zu kommen. Um die Mittagszeit die einzig brauchbare Verbindung dorthin. Seinen Beruf hat Sisis in seinem langen Leben nur kurze Zeit ausgeübt. Früh schon war er der KP Griechenlands beigetreten und war rasch zum Parteifunktionär aufgestiegen. Eine Karriere, die ihm teuer zu stehen kam. Ein Großteil seines Lebens hat er in Gefängnissen verbracht, in denen der Nazis, der Monarchie und schließlich der Obristen. Und dort habe ich ihn kennengelernt. 1971 in der Buvolina-Straße. Ich wurde während meiner Ausbildung als Gefängniswärter eingesetzt und musste bei den Verhören der politischen Gefangenen anwesend sein. Kommissar Costaras brauchte Publikum. Alle knickten sie irgendwann ein, nicht Sisis, obwohl er auf jede erdenkliche Weise gefoltert wurde. Das machte ihn mir sympathisch. Ich fing an, innerlich Wetten auf sein Durchhaltevermögen abzuschließen und verschaffte ihm kleine Erleichterungen, unauffällig. Hier mal eine Zigarette, dort mal eine längere Aufzeit, wenn niemand zuschaute. Wir kamen uns näher. Dann wurde er verlegt und ich verlor ihn aus den Augen. 1982 traf ich ihn wieder auf dem Korridor des Polizeipräsidiums. Sein Haar war weiß, er ging gebeugt. Wir blieben stehen und fixierten einander wortlos. Plötzlich streckte Sisis mir die Hand entgegen. Er war gekommen, weil er einen Bescheid benötigte, um die ihm als Widerstandskämpfer zustehende Rente beantragen zu können. Ich half ihm dabei. Später revanchierte er sich mit Informationen bei einer Rauschgiftfahndung. Es war der Beginn einer vorsichtigen, abtastenden Freundschaft. Sie haben schon recht, Kostas. Pylarinos war einer von uns, das heißt der Vater. Der Sohn ist für die Linke hierzulande ein eher unbeschriebenes Blatt. Christos Pylarinos wurde in Prag geboren, wuchs dort auf, studierte Wirtschaftswissenschaften. Eine Parteikarriere hat ihn offenbar nicht interessiert. Er ging nach dem Studium gleich in einen staatlichen Betrieb. Soviel ich herausfinden konnte, eine Stelle bei der tschechoslowakischen Fluggesellschaft. Nach der Legalisierung der Kommunisten hier Anfang der 80er Jahre kehrt Sohn Christos aus dem Exil zurück, beantragt die Anerkennung seiner griechischen Staatsbürgerschaft und eröffnet in Athen ein Reiseunternehmen. Fragt sich, woher hat er das Geld dafür? Er hat das Geld von den Tschechen. Richtig. Alle Ostblockstaaten machten das damals so. Sie gründeten Unternehmen im kapitalistischen Ausland, weil sie Devisen brauchten. Und dafür benötigten sie Strohmänner. Pylarinos war einer. Aber wieso sollten die Tschechen einem Kind griechischer Flüchtlinge vertrauen? Der hätte doch in die eigene Tasche wirtschaften können. Sie verfügten über ein ausgeklügeltes Kontrollsystem. Zunächst einmal stellten sie dem Strohmann einen bewährten Genossen zur Seite, der ihn beaufsichtigte. Außerdem übte die Schwesterpartei des betreffenden Landes die Oberaufsicht aus. Da die meisten West-KPs aus dem Osten alimentiert wurden, revanchierten sie sich mit kleinen Spitzeldiensten. Zusätzlich zu all dem behielten die Tschechen aber noch ein Pfand zurück. Was für ein Pfand? Die Mutter. Pylarinos Vater war vor Jahren gestorben, doch die Mutter kehrte erst 1990 nach Griechenland zurück. Nach der Wende. Exakt, als ihr Sohn vom Strohmann zum Geschäftsmann mutiert war. 1989 bricht das ausgeklügelte System wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Mit einem Schlag findet sich Pylarinos mit einem beträchtlichen Vermögen wieder, das ihm bislang nur nominell gehört hat. Die Kontrolleure in Prag haben die Kontrolle verloren. Die neue politische Führung weiß nichts von ihren Besitztümern im Ausland. Pylarinos ist für viele ein rotes Tuch. Er hat sich fremdes Geld angeeignet, unrechtmäßig, aber unter dem Deckmantel des Gesetzes. Ausgeschlossen aber, dass er in krumme Geschäfte verwickelt ist. Der macht es mit dem Gesetz. Du traust ihm also nichts Illegales zu? Andererseits scheint sein Laden nicht ganz sauber zu sein. Was hältst du von diesen Fotos? Ich reiche ihm zwei der Fotos, die Thanasis hat abziehen lassen. Auf den meisten hatte die Karaoke Reisebusse und Kühlwagen von Presbys Travel und Translipar abgelichtet. Interessanter schienen mir zwei kleine Serien mit Personenfotos, von denen ich jeweils eins mitgebracht habe. Auf dem einen streckt mir Pilarinus lachend sein Glas entgegen. Er ist in Hochstimmung. Offensichtlich feiert er in einem Nachtlokal. Mit von der Partie sind zwei Herren, von denen der eine seinem Aussehen nach kein Grieche ebenfalls gelöst reinschaut, während das Lachen des anderen gequält aussieht. Er macht überhaupt einen verhärmten Eindruck. Auf dem zweiten Foto ist er wieder zu sehen, diesmal zusammen mit einer Frau in einem Café. Ich würde sagen, bei dem einen Foto handelt es sich um eine Vorstandssitzung in feuchtfröhlicher Atmosphäre. Pilarinos feiert seinen Erfolg als Firmenchef, zusammen mit seinem Teilhaber und einem ehemaligen Parteifreund. Bei dem Ausländer handelt es sich um Alois Hatschek. Bin sicher, er war der Bewacher aus Prag. Und er hat sich mit der Drohung, Pylarinos an die neuen Machthaber zu verraten, bei ihm eingekauft. Der andere ist Syrazis, kleiner Funktionär der griechischen KP. Offensichtlich hat er die Spitzeldienste besorgt. Er weiß nicht genug, um mit Hatschek gleichzuziehen, aber zu viel, als dass man ihn einfach abschieben könnte. Und das Zweite? Das ist wieder Syrazis. Diesmal zusammen mit seiner Schwester. Warum aber diese Journalistin die beiden fotografiert hat, dazu fällt mir nichts ein. Weißt du, wie die Schwester heißt? Vero, glaube ich. Eleni Vero. Bist du dir sicher? Wieso? Ja, ziemlich. Dann weiß ich, warum die Karaoke dieses Foto gemacht hat. Die Zulu betreibt einen obskuren Organhandel, der über Presbys Travel abgewickelt wird. Und in den Unterlagen der Karaoke taucht ihr Name auf im Zusammenhang mit Berichten über Kinderhandel. Ich bin sicher, die beiden verabreden hier eigene Geschäfte unter dem Dach der Pilarinos-Gruppe. Das macht Sinn. Syrazis ist mit Sicherheit sauer. Er wird nur mit Brocken abgespeist, während Pilarinos den großen Reibach macht. Denkbar, dass er mit seiner Schwester ein illegales Geschäft unter dem Deckmantel des Legalen betreibt. Demnach wäre Syrazis derjenige, den die Karaoke auf dem Kieker hatte. Kennst du seinen Vornamen? Demas? Warum? Petratus, Pilarinos und jetzt Syrazis. Jetzt immer neue Verdächtige. Und jeder hat auf seine Weise Dreck am Stecken. Letzterem war die Karaoke auf der Spur. Seine Machenschaften und die der Schwester waren es vermutlich, die sie hatte aufdecken wollen. Die Karaoke schlägt mir über ihren Tod hinaus ein Schnippchen. Wieder zwingt sie mich, ihren Recherchen hinterher zu ermitteln. Es sieht aber nicht so aus, als ob mich das einer Aufklärung der Morde an den beiden Journalistinnen näher brächte. Gegen Syrazis habe ich nicht einmal einen Anfangsverdacht. Petratus hatte wenigstens einen Vornamen, der mit N anfing. N und nicht D stand unter den Drohbriefen. Ich bin einigermaßen geladen, als ich nach Hause komme. Und meine Laune verbessert sich nicht gerade, als ich sehe, dass Adriani schon auf gepackten Koffern sitzt. Dein Zug geht doch erst morgen früh. Oder soll ich dich gleich zum Larissis Bahnhof bringen? Reizend, wie du darum bemüht bist, mich loszuwerden. Dabei bin ich nur neidisch. Katharina fehlt mir genauso wie ihr. Spät in der Nacht versöhnen wir uns. Am nächsten Morgen bringe ich Adriani zum Zug. Im Büro erklärt mir Soteris als erstes noch vor Kaffee und Croissant. Die Zulu ist nicht aufzutreiben. Zwar gibt es im Melderegister eine Eleni Zulu, doch unter der angegebenen Adresse wohnt sie nicht mehr. Nach dem Tode ihres Mannes hat sie die Wohnung aufgegeben und ist weggezogen. Niemand weiß wohin. Such weiter, wir müssen sie unbedingt finden. Damit ist das Motto für die kommenden 2 Tage vorgegeben. Fischen im Trüben, Leerlauf. Thanasis ist zu Ohren gekommen, man habe Kolakoglu in einem Hotel in der Nirvanasstraße gesehen. Er organisiert daraufhin eine groß angelegte Verhaftungsaktion. Als er zuschlagen will, muss er feststellen, dass der Vogel ausgeflogen ist. Solche Missgeschicke passieren, wenn man nur vom Schreibtisch aus ermittelt. Naja, ich wollte... Vielleicht bewegst du in Zukunft mal deinen Arsch. Thanasis schaut durch mich durch, als wäre ich gar nicht vorhanden. Und ich wundere mich, dass Thanasis überhaupt so viel Ehrgeiz zeigt. Aus dem Archiv erreicht mich eine weitere Hiobsbotschaft. Ich bin die Liste der entliehenen Akten durchgegangen. Niemand hat die besagten Unterlagen seit ihrem Eingang ins Archiv entnommen. Das heißt, die Berichte wurden fotokopiert, bevor sie ins Archiv wanderten. Im Klartext, die undichte Stelle sitzt an der Quelle. In der Pressestelle, bei Gikas, in meiner Abteilung. Der Zoll schickt ein Fax, das unbrauchbar ist. Eine Liste der transportierten Waren ohne Angabe der verantwortlichen Zollbeamten. Erst nach Intervention erhalten wir die Kopien der Abfertigungsprotokolle für Hin- und Rückfahrt. Und endlich kommt Bewegung ins Spiel. Es wird nur in eine Richtung geliefert. Auf der Rückfahrt von Tirana nach Athen sind die Wagen leer. Und dabei werden sie immer von ein und demselben Zollbeamten abgefertigt. Einen gewissen Lefteris Hurdakis. Ist doch merkwürdig. Die Kühlwagen von Translipar treffen ausnahmslos auf denselben Zöllner. Das ist allerdings mehr als merkwürdig. Es stinkt zum Himmel. Setz dich mit dem örtlichen Polizeiposten in Verbindung. Die sollen diesen Chodakis unter irgendeinem Vorwand in Gewahrsam nehmen, und zwar schnell. Womöglich ist er durch unsere Anfragen schon vorgewarnt. Und dann sollen sie ihn massiv unter Druck setzen. Wir hätten Beweise, dass er von Translipar bestochen worden sei, wegen, die sollen was erfinden, Drogen meinetwegen. Wenn er Familie hat, knickt er ein. Doch dann erreicht mich ein Anruf der Untersuchungsrichterin Politu. Sie teilt mir mit, dass der Albaner, den ich wegen Kinderhandels noch ein weiteres Mal verhören wollte, im Gefängnis ermordet wurde. Ramiz Shehi war auf der Stelle tot. Die Strafverfolgung wird somit eingestellt. Der Fall wandert ins Archiv. Danke, dass Sie mich informiert haben. Da wäre noch etwas. Vielleicht ist es ja unbedeutend, aber bei der Durchsicht seines Nachlasses haben wir in seiner Brieftasche einen Zettel gefunden. Mit einer Adresse. Kumanuthi 34 im Stadtteil Gizi. Sollen wir gewaltsam eindringen? Warten Sie! Aufmachen! Polizei! Machen Sie sofort auf oder wir kommen rein! Wir sollten nicht warten! Bleiben Sie ruhig, machen Sie die Tür zu. Also, legen Sie los. Ganz gleich, ob es tatsächlich ein Streit um Schulden war oder ob jemand dafür gesorgt hat, dass der Albaner den Mund hält. Sein Tod erleichtert mir die Arbeit. Kaum anzunehmen, dass der lebende Ramiz Shehi mir die Adresse dieses Kindergartens genannt hätte. Was soll das? Wie kommen Sie dazu, hier einzudringen? Die Frau ist groß gewachsen, ausgedörrt, Mitte 50. Die Männer der Sondereinheit mit ihren Maschinenpistolen, die den Eingangsbereich sichern, scheinen sie nicht zu beeindrucken. Können Sie sich ausweisen? Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Ich öffne eine Schiebetür und stoße auf zwei aufeinanderfolgende Zimmer. In dem einen stehen ein Schreibtisch und zwei Sessel. Auf dem Boden spielen vier Kleinkinder, schätzungsweise zwischen 2 und 4 Jahren, ärmlich, aber sauber gekleidet. Sie brabbeln in einer Sprache, die mir unverständlich ist. Sagen Sie mir endlich, was das alles zu bedeuten hat. In dem anderen steht ein Laufstall. Zwei sehr kleine Kinder krabbeln darin, während ein drittes sich an den Stäben des Geländers aufrecht hält. Vom Flur geht es rechter Hand in die Küche. Eine etwa 20-jährige Frau sitzt am Küchentisch. Die Arme aufgestützt, als müsse sie sich festhalten. Sie wirkt verstört. Auf dem Boden stehen 3 Tragetaschen mit Säuglingen. Können Sie mir nicht auf der Stelle sagen, wer Sie sind und wer Ihnen das Recht gibt, wer diesen Kindergarten... Wer sind Sie? Elini Suru. Ich leite diesen Kindergarten. Der Kindergarten ist vom Sozialamt konzessioniert. Frau Suru, Sie sind verhaftet. Also nochmal, wie kommen Sie zu den Kindern? Wie Kindergärten an Kinder kommen. Die Eltern melden sie an. Und wo sind die Eltern? Wie ich schon gesagt habe, im Ausland. Namen, Adressen, Telefonnummern, damit wir uns mit ihnen in Verbindung setzen können. Das würde ihnen nichts nützen. Die Eltern sind verreist. Die Suho sitzt kerzengerade auf ihrem Stuhl, die Hände ineinander gefaltet auf dem Holztisch. Sie wirkt frisch. Die Nacht in der Zelle scheint sie nicht angegriffen zu haben. Halten Sie uns für Volltrottel, Frau Suho? Sie schaut mich herausfordernd an. Angenommen, es trifft zu, was Sie behaupten. Mit wem haben Sie Kontakt aufgenommen, wenn eines der Kinder krank wurde? Ich habe einen Kinderarzt, der regelmäßig vorbeikommt. Mhm. Und wie erklären Sie sich die Tatsache, dass es sich ausnahmslos um Albanerkinder handelt? Was weiß ich, wie all diese Albaner nach Griechenland kommen. Ich weiß nur, dass ich die Kinder von ihren Eltern entgegengenommen habe. Wahrscheinlich bringen die ihre Kinder nach Griechenland, weil sie hoffen, dass die Kinder hier besser versorgt sind. In Albanien gibt es doch nichts. Keine Medikamente, keine kindgerechte Nahrung. Alle 2 bis 3 Monate kommen die Eltern zu Besuch, dann kehren sie nach Albanien zurück. Eben sagten Sie noch, die Eltern seien verreist. Frau Theroux, kennen Sie diesen Mann? Ich reiche ihr das Foto von Ramiz Shehi. Wer soll das sein? Ein Albaner, der 2 seiner Landsleute umgelegt hat. Vorgestern hatte ihn ein anderer Albaner getötet. Ein Mitgefangener in der Strafvollzugsanstalt Korythalos. Den sehe ich zum ersten Mal. Mit Sicherheit nicht. Ihre Hilfskindergärtnerin hat ihn gestern auf Anhieb wiedererkannt. Ramiz Shehi war Fahrer des Wagens, mit dem regelmäßig neue Kinder angeliefert wurden. Die beiden ermordeten Landsleute hat sie übrigens auch wiedererkannt. Die waren als Betreuer bei den Kindertransporten eingesetzt. Ich halte ihr das Foto von dem ermordeten Paar hin. Sie nimmt es nicht zur Kenntnis. Und in ihrem Schreibtisch haben wir eine Liste mit Adressen und Telefonnummern im Ausland gefunden. London, Toronto, Amsterdam. Mit Sicherheit nicht die Eltern der Kinder aus ihrem Kindergarten. Oder sollten wir besser sagen, noch nicht die Eltern. Der kleine Zollbeamte aus Kastoria an der albanischen Grenze, Lefteris Rothakis, hat übrigens inzwischen gestanden. Mit Drogen wollte er nichts zu tun haben, da hat er lieber zugegeben, bestochen worden zu sein, um die Transporter von Translipar unkontrolliert durchzuwinken. Kinder, habe man ihm versichert, seien in dem Wagen. Auch den Herrn kenne ich nicht. Und dass ich ihn bestochen hätte, werden Sie mir nicht nachweisen können. Noch nicht. Und vielleicht nicht Ihnen, aber Ihrem Bruder möglicherweise. Lassen Sie Simos aus dem Spiel. Er weiß von dem hier nichts, gar nichts. Auch nichts von Ihrem schwunghaften Organhandel. Ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt. Karfreitagmorgen. Es regnet. Und mit 16 Grad ist es erstaunlich kühl, nachdem die Temperaturen in den letzten Tagen gegen 30 tendiert hatten, unangenehm. Ich sitze an unserem Küchentisch, schaue aus dem Fenster. Es ist sehr ruhig um mich herum und ich frage mich, ob sich das gelohnt hat. Ob die Ergebnisse der letzten Tage es wert sind, dass ich hier sitze, allein, während der Rest meiner Familie in Saloniki Ostern feiert und mich dabei mit ein bisschen Glück vermisst. Was habe ich erreicht? Ich habe die Schulaufgaben erledigt, die mir Madame Karayorgi aufgehalst hat. Ich habe einen Fall von Organhandel entdeckt und ich habe einen Fall von Kinderhandel aufgedeckt. Bei einem guten Anwalt und da es sich um Albanerkinder handelt, ein Verfahren mit einem Strafmaß von wenigen Monaten. Außerdem habe ich jetzt eine Vorstellung, warum das Albanerpaar hatte sterben müssen. Die beiden hatten versucht, Kinder auf eigene Rechnung zu verkaufen. Was aber hat das alles mit den Morden an den beiden Journalistinnen zu tun? Einen Drahtzieher im Hintergrund, bei dem die Fäden zusammenlaufen, so war Cis etwa, kann ich nicht dingfest machen. Und ebenso wenig kann ich nachweisen, dass die Duru oder ihr Bruder von den Nachforschungen der Karayorgi gewusst haben, sodass sie ein Motiv hätten. Ich will gerade aufstehen, um Katharina anzurufen, als das Telefon klingelt. Ja? Kommissar Charitos. Am Apparat? Sie suchen mich. Ich bin Kolakoglu. Ich möchte Ihnen einen Deal vorschlagen. Was haben Sie anzubieten? Ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das Ihnen vielleicht hilft, den Mörder der Karayorgi zu fassen. Im Gegenzug stellen Sie meine Verfolgung ein. Warum sollte ich mich darauf einlassen? Sie haben mir gedroht. Weil ich es nicht war. Weil Sie wertvolle Zeit verlieren, wenn Sie mich weiterjagen. Und weil Ihnen sonst eine Information entgeht, die Sie dringend benötigen. Einverstanden. Schießen Sie los. Die Karayorgi hatte ein uneheliches Kind. Sind Sie sicher? Absolut. Bevor ich mein Steuerberatungsbüro eröffnete, habe ich als Buchhalter bei der Rentenkasse für Seeleute gearbeitet. Eines Tages, es war April 76, kam eine Frau zu mir, die Rentenbeiträge einzahlen wollte. In ihrer Begleitung befand sich die Karajorgi, hochschwanger. Jahre später, bei meinem Prozess, habe ich mich mal nach ihrem Kind erkundigt. Sie verleugnete es. Das war's, womit ich ihr gedroht habe. Dass ich das an die Öffentlichkeit bringen könnte. Das war's. Die Briefe. Jetzt wird es schlagartig klar. Ich will es sehen, hatte der Verfasser geschrieben. Und ich habe ein Recht darauf, dass du es mir zeigst, das Kind. Die Briefe stammen vom Vater und sein Name beginnt mit N. Nach dem Kind muss ich nicht lange suchen. Ich rufe die Schwester der Karajorgi an und teile ihr mit, dass ich sie sprechen muss. Allein. Bevor ich mich auf den Weg mache, informiere ich Thanassis über den Inhalt des Telefonats und beauftrage ihn, die Fahndung nach Kolakoglu einzustellen. Nina Antonakaki öffnet persönlich. Sie ist ganz in Schwarz gekleidet. Sie wirkt angespannt. Frau Antonakaki, die Rentenbeiträge Ihres Mannes, heute werden sie automatisch eingezogen. Früher mussten sie persönlich eingezahlt werden. Das haben in der Regel Sie gemacht. Ja. Mein Mann war ja meistens auf See. Im Frühjahr 1976 waren Sie einmal in Begleitung Ihrer Schwester bei der Rentenkasse für Seeleute. Erinnern Sie sich daran? Warum? Warum sollte ich? Das ist jetzt über 20 Jahre her. Ihre Schwester war damals schwanger. Die Gesichtszüge der Antonakaki versteinern. Sie irren sich. Meine Schwester war niemals schwanger. Wir haben einen Zeugen. Er war damals Sachbearbeiter bei der Rentenkasse. Was ist mit dem Kind geschehen, Frau Antonakaki? Es ist gestorben. Dann gibt es eine Sterbeurkunde. Wann wurde sie ausgestellt? Wer hat sie ausgestellt? Sie schaut aus dem Fenster. Plötzlich löst sie sich aus ihrer Erstarrung und wendet sich mir zu. Ihre Augen sind weit geöffnet. Ich wusste, dass Sie kommen würden. Noch als Jana lebte, habe ich immer befürchtet, dass jemand kommt und unser Glück zerstört. Anna ist nicht Ihre Tochter. Ihre Schwester ist die Mutter. Vassis und ich, wir konnten keine Kinder bekommen. Mein Mann schob es auf mich, ich sei unfruchtbar. Er habe aber ein Recht darauf, Vater zu werden. Unsere Ehe stand kurz davor, in die Brüche zu gehen. Und da gab es diesen Glücksfall. Vassis hatte für ein Jahr angeheuert, er wollte Abstand gewinnen. Und Jana erklärte mir, dass sie schwanger sei. Sie hatte beschlossen, abzutreiben. Heim und Herd, sagte sie, das sei nichts für sie. Es war eine irrwitzige Situation. Ich war dabei, Heim und Herd meinen Mann zu verlieren, weil ich partout nicht schwanger wurde. Und sie rennt zum Engelmacher. Es war dann ihre Idee. Jana ging unter meinem Namen in die Klinik. Und als die kleine Anna geboren war, habe ich sie als Kind von Mina und Vassos Antonakaki angemeldet. Es hat meine Ehe gerettet, mehr noch mein Leben. Ich hätte ohne Vassos nicht mehr leben mögen. Wir sind heute alle sehr glücklich miteinander, Herr Kommissar. Alle drei. Weil nur ich davon weiß. Zerstören Sie dieses Glück nicht. Ich werde mich bemühen. Wissen Sie, wer der leibliche Vater ist? Nein. Nur, dass Jana ihn immer Nassos nannte. Aber es war wohl nicht sein richtiger Name. Sie hatte ihn 75 bei einer Reportage über die Polizeischule nach der Rückkehr zur Demokratie kennengelernt. Ein angehender Polizist. Schon deshalb wäre eine Ehe für Jana undenkbar gewesen. Wusste dieser Nassos von seiner Tochter? Jana hat ihm wohl gesagt, dass sie schwanger sei. Sie hatte aber darauf bestanden, abzutreiben. Es kam zum Streit und sie trennten sich. Vor einem Jahr etwa haben die beiden sich wieder getroffen und sind wohl auch ein Verhältnis miteinander eingegangen. Ich war entsetzt. Ich habe Jana bestürmt, den Kontakt abzubrechen. Aber sie lachte nur. Warum? Er ist mir nützlich, sagte sie. Er kann mir wertvolle Informationen besorgen. Seine Tochter wird er trotzdem nie zu Gesicht bekommen. Pförtner von Hellas Channel hat gelogen, da bin ich mir jetzt sicher. Der war nicht die ganze Zeit an seinem Platz. Aber das kann Soteris später überprüfen. Der Mörder kam von außen und er konnte das Fernsehstudio unbemerkt betreten. Der Mörder ist der Vater von Anna. Er ist Polizist wie ich, nur 7 Jahre jünger. Und er hat Zugang zu den Unterlagen, die über meinen Schreibtisch gehen. Der Mörder hat kurz vor seiner Tat mit dem Opfer gegessen und ich habe ihn dazu aufgefordert. Vermutlich haben sie Streit bekommen. Wegen Anna? Hatte sie ihn mit der Tochter geködert? Und nach dem Mord, als er hörte, dass die Costaraco die Nachforschungen der Karajorgi fortsetzen sollte, musste er nicht annehmen, dass Martha Costaraco im Besitz der Unterlagen war, die er der Karajorgi besorgt hatte. Das Risiko, dass dabei sein Name auftauchte, dass eine Spur zu ihm führen würde, war in der Tat groß. Mich beschleicht ein ungutes Gefühl, als ich die Treppe zu seiner Wohnung hochhetze. Mein Anruf vorhin war eine große Dummheit. Ich hoffe inständig, nicht zu spät zu kommen. Doch auf mein Klingeln und Klopfen rührt sich nichts. Ich versuche den alten Scheckkartentrick. Zu meiner Überraschung funktioniert er. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Hat er also nicht die Wichserlösung gewählt. Da muss er noch in der Wohnung sein. Vorsichtig betrete ich den Flur. Rechts das Wohnzimmer, links die Küche. Geradeaus ein weiteres Zimmer mit einer geschlossenen Tür. Vermutlich das Schlafzimmer. Ich bin unbewaffnet. Wenn er mich jetzt über den Haufen schießt, nehme ich sein Geheimnis mit ins Grab. Ich stehe vor der geschlossenen Tür, seitlich versetzt im Schutz der Mauer. Meine Hand ist feucht, als sie die Klinke umfasst. Mit einem Ruck stoße ich die Tür auf. Thanasis liegt ausgestreckt auf dem Bett. Der linke Arm hängt über dem Bettrand, der rechte liegt angewinkelt neben dem Kopfkissen. In der Hand die Dienstpistole. Das Blut hat aufgehört, sich auszubreiten, aber es ist noch warm. Während ich auf die Spurensicherung warte, überlege ich, welche Sprachregelung ich mit Gikas für die offizielle Darstellung verabrede. Verbrechen aus Leidenschaft wäre eine bewährte Formulierung. Die Tochter bliebe unerwähnt, das Ansehen von Thanasis wäre nach außen hin gewahrt und Hellas Channel hätte Stoff für eine ergreifende Herzschmerzstory. Und ich werde Abbitte tun und mir in Zukunft Kaffee und Croissant selbst besorgen. Hellas Channel, Hörspiel in 2 Teilen von Petros Makaris. Übersetzung aus dem Griechischen, Michaela Prinzinger. 2. Teil, das Geheimnis der Karajorgi. Es sprachen Kostas Haritos, Otto Sander. Gikas, Hermann Lause. Sotiris, Christian Berkel. Thanasis, Martin Seifert. Sowie Julia Mohn, Jerry Wolf, Markus Hoffmann, Max Volkert Martens, Svetlana Schönfeld, Karl-Heinz Kuinski, Ursula Werner, Monika Lennertz, Ralf Schamoli, Monika Hansen, Fritz Hammer, Ulrika Lang und Nadja Martina Schulz. Technische Realisation Peter Kainz und Jean Cimczak. Komposition Dietrich Petzold. Regieassistenz Michael Ogrisek. Bearbeitung und Regie Christoph Dietrich. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002.